ich will gehen Gicher, kde zu vernehmen a größeren Schettach Zeit. Ich will nur erzählen, als in dem ersten Lernjahr bin ich gewinn der, was sie gewinn vernommen die ganze Zeit, mit Schaffen die nötige Ausdrucken und die Bindungen von Wörter, was von dem hat mir konnt lernen. Unsere Gruppe hat jede Woche hatte sitzen, was sie sich verziehen bis spät in Abend. Aber trotzdem sind gewinn Kommissis. Was ich gewinn die Kommissis? Der Lehrer von Chemie und ich, der Lehrer von Physik und ich. Und also gesehen habe. Und wir pflegen sitzen Tag und Nacht, alle freie Schulen, zu kennen, zu reden. Und Rordemi gewinn sehr schwere Sache. Wie macht man die Programme von Literatur? Wie macht man die Programme von Grammatik? Sie sagten, ich will etwas, was mir gekannt noch gucken und übermachen. Ich habe sogar abgesagt, zu gucken irgendwo in andere Sprachen. Wir sagen, ich will für die modernste Schule, für eine Arbeitsschule, für eine experimentale Schule, können wir nicht gehen gucken. Und zum Sofalehren habe ich mir geworden, klar, als ich muss, und von dem Lehrer Lobkowski, ich habe ein Buch von Grammatik, und ich lernte auf den wildsten Eufen. Er vernimmt sich mit Lernen, ich schreibe, du schreibst, er schreibt mit noch solchen Sachen, was die Kinder können bemailen. Oder er vernimmt sich mit beigen Sachen, was die Kinder können bemailen. Und er lernt nicht aus der Weile die Kinder die Termine, die Grundausdrücke, die Grundbegriffe für jedem in Grammatik. Es ist gekommen die Zeit von Vakazi. Ich habe schon gehabt, das ist in dem ersten Jahr, ich habe schon gehabt, fertig versiert den Plan und ich bin gesessen, Tag und Nacht, das sind wie in amolige Zeiten, und ich bin gesessen jede Nacht von 12 bis 4. Weil das ist gewesen, die einzige freie Zeit, was ich habe gehabt. Weil mich kommen zu mir, und zu lieb dem, was ich gerade eine schöne Weib, und zu lieb dem, was ich sich mit keinem nicht gekriegt, vielleicht kommen es dann die Lehrer und andere Menschen, Eltern, schmusen, reden und mit den Kindern vertreiben, so entschuldigt, ich habe keine Zeit nicht. Aber von 12 bis 4 oder der ganze Zeit, vielleicht schlafen von 4 bis 8 und arbeiten, der Rieke von 12 bis 4. Und in einer kurzen Zeit, in 6 Wochen ungefähr, nachdem ich den Plan der Garde gemacht, Amtsengarde gemacht, habe ich zunächst gestellt, jüdische Schulgrammatik in Beispielen und Aufgaben, so soll das geheißen. Und ich bin gekommen mit dem in Vilna. In Vilna ist ein Himmel gewesen Kalmanowitsch. In Vilna ist jemand gewesen oder schon gedacht, komme ich ein bisschen stief, noch stief hat mir jemand jetzt, als Kalmanowitsch hat sich mehr in sein Leben vernommen mit jüdischer Grammatik. Ich soll er weg zu Kalmanowitsch und zusammen mit Kalmanowitsch durchgucken, den ganzen Text von Onay bis in Sofus, ich habe zugegräht wie ein Lernbuch für jüdischer Grammatik. Es haben gewesen ein paar Lernbücher für jüdischer Grammatik, weil sie haben keine schon man muss es nicht gehabt, ich gewinne allerlei wilde Sachen dort, ich gewinne der Tisch, den Tisch. Und noch ist eine Form, wo es eine faktische gewinne. Bei mir ist gewinne ich mal übergebeut, übergestellt, auf einen Anderäufen umgeben von Satz und nicht von einem besonderen Wort. Ich habe nicht einfach sich gehen müssen, aber sozusagen, alles Ding, was gewinn ist, ist gehört. Auf Lexis, was haben zu tun mit Linguistik, oder was ich gelernt wegen Linguistik, gelernt wegen Linguistik, habe ich geprüft, abspiegeln in einer anderen Mingramatik. Nicht in die, was ich gekannt von Russisch oder von Deutsch, oder auch viele von Französisch. Und er war dann nicht die alte klassische Muster. Bin er weg. Kalmanowitsch ist immer gewesen, schon ein Hassene gehabt, schon jemand gehabt, ein Kind, ungelebt auf der Datsche, Lebenteich. Niemand, nicht weit, nicht weit von Kortner. Ich komme früh, mir fliegt vor mit dem Autobus von Wilkamirschen in Kortner, es ist ein gewinn moderner. Und gekommen zu ihm an Erich, schon gewinn Mittagzeit oder Nachmittag. Und wir haben sich weggesetzt, lernen die Grammatik. Sich weggesetzt, lernen die Grammatik, gelernt von ohne Ebisen Sof, Odoski, Dadoski, wie man sagt, wegen jedem Ausdruck, wegen jedem Beispiel. Sie gewinnen keine Matten, nicht gewinnen keine Definitions und keine Matten, nicht gewinnen keine Klauen. Gewinnen Beispiele und es sind gewinnen Aufgaben, Genietungen, wie er soll zu tun, eine gewisse konkrete Sache. Zu gewinnen dem Subjekt, zu gewinnen dem Prädikat, zu gewinnen dem Unterschied von einem Sachwort bis einem Zeitwort und so weiter. Nicht Sachwort, weil Sachwort ist gewinnen mein zweiter Teil von Grammatik. Hauptwort, das ist ja mal geheißen, laut dem deutschen Muster. Es haben wir gesessen, es ist gekommen in Ohren, es ist gekommen bei Nacht, es gewinnt eine kalte Nacht, es hat geblossen ein Wind. Schon gewinnt die letzte Hälfte von August, ich habe nicht gekannt aus. Und es ist schon gewinnt das Jahr 21, 2021. Wir haben durchgelernt als Ding. Etwas, was hat Kalmanowitsch umgewiesen, gewidriger hat er umgewiesen als bei Satzen, was haben nicht kein schon persönliche Charakter, als zu sagen, darf nicht haben umweisen, das ist Segalowitsch oder das ist Peretz und so weiter. Und ich habe gefolgt und eine Sache hat er herausgemerkt. Weil alles Dinge gegeben Satzen und sie kämen nicht gewinnen meiner Satz, ein Satz von der Literatur oder ein Sprichwort. Das ist der Material. Es gibt verschiedene schickere Sachen, die jemand nicht mit Kalmanowitsch Kalmanowitsches Weibel, es gewinnen kalt. Kalmanowitsch hat gesessen mit mir bis tief in Nacht, gemacht bis frühmorgen. Wir haben alles Ding von ohne ein bisschen so, alles Ding durchgelernt. Kalmanowitsch ist nicht so zu sentimental. Er hat mich herumgenommen. Also es ist ein Gebet sich, bewundert gewisse Sachen. Ich bin gekrungen, sein Bruch, er gegangen schlafen. Ich bin Kläumersch gegangen schlafen, ich habe jene Nacht nie gekannt schlafen. Jene Nacht, von den allermeisten, ich habe ein bisschen kennt in mir. Ich habe gedacht, oh, jetzt weiß ich, was es sein mag, das Ziel von meinem Leben. Ich will in mein Leben aufbauen, die Emesse und die pinkliche und die Größe und die wissenschaftliche Grammatik von der lebendigen geretteten jüdischen Sprache. Es hat mich nicht interessiert, die jüdische Sprache von den frühen Jahrhunderten, von der jetzigen Zeit, von dem lebendigen Lauschen, das ich kennenlernen von meinen Talmidim, von meinen Chaverim, von jeder Versammlung von Balmaloches, zu welcher ich komme. Genommen Cholomen, von wie vielen Bären der Welt bestehen, die das ist keine Grammatik. Ich habe versteht sich nicht angeschrieben in meinem Leben. Nur, was ist alles, was von dem sind herausgekommen, die Zentiker Artikel in Grammatik, was einen gewählt, Norden geschaffen in New York zwischen 1941 bis 1968. Im Eschach von wie 28 Jahren, wenn ich bin gewähnt, der Redaktor und gemacht der Ausfüller von dem Journal Jüdische Sprache. Die deutsche Grammatik hat gemacht meinen Namen populär, um zu tun, was ein jüdische Schule. früher von Alzenwille und später in Warschau, später in anderen Städten. Ein Jahr später ist er aus der zweiten Auflage. Die zweite Auflage hat sie gedruckt schon in Berlin. Die erste Auflage ist gedruckt in Korne und der Russgebirge, wenn meine Rechava Rapalowitsch. Man ist schwer gewesen zu lernen und das Papier hat nicht getäugt. In Berlin ist es dann gedruckt in Bialik's Druckerei. In Berlin hat Bialik gehabt eine Druckerei, ein Schutz, was mit noch einmal. Bialik ist gewesen allemal in seinem Leben ein Unternehmer. Er hat gar nicht gekannt, dass er kriegt Leben von seinem berühmten, größeren hebräischen Poes. Und ich bekomme von Bialik jemals einen Brief. Mit Bialik haben wir sogar zufällig bekommen schon in 1916. Mein Vater hat mich einmal bekommen, weil wegen Petrograd kann er doch nicht alles Dinge erzählen und auch eine wichtige Sache. Bialik ist dann durchgenommen von dem, was er hat gefunden dort in seinem Barim-Kliederle unter die grünen Dämmerlich spielen sich meuschelig schlämmerlich. Ich dachte, die Kinder lernen die Endungen erle von die Zertel nehmen, von die Verzeugenden nehmen. Was darf ich, das ist mein Derech. Die Kinder haben gelernt, das Liedl. Und noch, die mit dem Gerät, wegen dem. Was ist das, was ich Mäusche lehre, statt Mäusche? Was ist das Grininke, anstatt Grine? Der Bialik, ich bin sehr entzückt. Er hat gar nicht gewinnt, kein Freund von Jiddisch. Und ich bin ein Nösser gewinnt, ein Kenner von Jiddisch und ein wunderlicher Redner von Jiddisch. Er gewinnt von dem entzückt, hat mir angeschrieben, sehr herzig und sehr begeisterten Brief. Den Brief habe ich später weggeschickt, versteht sich in Wilne, in dem Wilne Wissenschaftlichen Institut. Und versteht sich, der Brief ist verloren gegangen. Nachdem hat sich gehabt angegeben, am Willkommen, im Willkommen von Hebraisten und Zionisten, was sie gewollt, sie haben gewollt, ihr sollt weg von Willkommen. Ihr sollt weg von Willkommen, weil ihr bin der, was da mal reingeführt, die ganze jüdisch-istische Kramole und mit den Drosches, was sich halt, und die Unternehmungen, was wir machen, dort alle. Und sie haben gestrascht, dass sie will öffnen eine hebräische Gymnasium, ich will nicht weg von Willkommen. Wir beschlossen, wir gehen weg von Willkommen, ich will folgen in einem anderen Stoff. Wovor? Wir machen auch eine jüdische Gymnasium. Ist aber gewesen, etwas als uns, was parallel ist, was eine kolossale Sache. Die Talmidin von den älteren zwei Klassen, das ist ein Gewinn, die wissen gendig der fünften Klasse und darüber in der sechsten, die wissen gendig den vierten und darüber in der fünften, und sind gekommen mit der Schrift. Die Schrift ist geblieben bei mir, ich habe es noch. Nirgends habe ich verstanden, wo sie beten mich, ich soll unbedingt bleiben. Ich habe gesehen, als Tomer vorher weg, und die Gymnasie noch nicht so verfestigt, ich kenne schon so eine von anderen Form der Gymnasie, bin ich geblieben dort. In derselben Zeit, wenn ich bin geblieben dort, ist es gekommen zu schaffen, in Kovne und in Andersen, die Volkspartei, auch viele zu Lübdenke, die zu kriegen, Unterstützung für der Gymnasie, was hat mir gekannt, käme Leben allein und gedacht, von anderen Unterstützung. Es sind nicht einmal gekommen euch auf den Weg in Deutschland, eine ganze Gruppe jüdischer Schreiber. Es ist gekommen hier einmal Dubnow auf den Weg in Deutschland. Und mir fliegt jemand jeden Schabes vor uns zu sehen und sein mit sehen, reden mit sehen, verbringen mit sehen, ihr Gedenken an ein, dem Schmues, was, wenn ich uns aber kennt mit Bergussonen. Man kennt mit Bergus und dachte sich, oder noch am Stief oder Kalmanowitsch, die Gornonte meinen. Bergus hat lieb gehabt, machen solche Stick. Und wir sagen, das ist Judel Mark, oder der, was hat geschaffen, die jüdische Grammatik. Also Zwilling. Was heißt Zwilling? Er, das ist, sagt er, der, was macht, der Grammatik, ist nicht, dass er Heucher, ist nicht, dass er Junger, er hat ein Bord und er hat ein Plich. Und wenn der hat nicht kein Plich und er hat nicht kein Bord und er ist als ein Junger, hat er die Grammatik nicht gemacht. Das ist gewesen, als er sozusagen sein Öfen wie seine Vorstellung von Grammatik hat sich, ist gewesen, als Tiere zu dem. Jemand hat mich gehört an Möglichkeiten von das Nei, wäre ein guter Freund mit Dubno. Jemand ist gewesen, doch die verbringen durch die einzige Zeit, durch die, was wir pflegen, spazieren. Pflege Schabes, gehen spaz, kommen in der Früh, kommen zu dem Norden, gehen mit ihm spazieren. Und ich habe ihm erzählt wegen der Gymnasium, und erzählt wegen der Talmidim, und es ist ein wunderlicher Talmidim zu sein, und wie sie will lernen. Und ich habe auch erzählt, als von allen Schreibern in der jüdischen Literatur ist der, was hat die größte Wirkung auf Jugendliche ist Peretz. Und als von Peretzen lernen sie sich Jiddischkeit und sie lernen sich eine gewisse Weltwahrnehmung und so weiter. Jemand hat mich geschaffen, eine tägliche Zeitung, die tägliche Zeitung der Redakteure gewinnt Mugdoini, er schweißt den Namen, er hat dann die tägliche Zeitung untergegangen. Und im Zusammenhang mit dem Untergang mit der täglichen Zeitung und mit dem Kampf zwischen jüdischen Stimmen und der Zeitung, es sind geworden zwei Wörter, was ich habe sie geschaffen und was es in Norden geworden sehr populär. Die Dortike und die Deuke, Dortigkeit und Deuigkeit. Du verstehst, was das ist? Die Dortike und Dortigkeit gewinnen der Zionismus und die Deuke, das gewinnen die... Die Nicht-Zionisten und so. Ich habe es in Jamoton gegeben, bis noch weiß herum, vor mit der Litte, mit Referaten. Es hat sich schon angegeben, die Zionisten haben mir gerufen, das Markiedl. Aber ich bin bis noch weiß geworden, sehr populär. Ich will gehen jetzt sehr gier, in 1923 ist geschaffen geworden eine Koalition zwischen den Zionisten und Volkisten. Ist in einem der jüdische Minister, der erste Soloveitschik, was ich sage, gewann einer von der Gruppe von den 100 Intellektualen in Petrograd, ist weg oder gemusst weg. Der Vorsitzende von dem Nationalrat, gewann ein Zionist, aber sehr ein feiner, alter Mensch, ein Advokat, und mitgemacht der Koalition, was sie bestanden in dem, als er gewesen der Vorsitzende vom Nationalrat und ich bin geworden der Sekretär vom Nationalrat. Und ich habe ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr, verlassen, willkommen hier und Arriverkin, verlassen, willkommen hier, Arriverkin Korbne und geworden als Sekretär vom Nationalrat, das sie gewesen in 1923. Ich bin damals gewesen zwischen 25 und 26 Jahre alt und meine Angestellte gehabt etwas über 40 Angestellte, dann noch mehr sind gewesen alte Iden oder verschiedene Größe Machers, einer gewesen von jener Abteilung, von der anderen Abteilung. Ich habe ungehabt von sehr hübsch ein bisschen Schwierigkeit bis wann, ich habe sie diszipliniert. Und durchgeführt Wahl, was an der erste Mal gewesen in die jüdische Tfutzes. Und das einzige Mal, sie sagen, eine solche Wahl sind gewesen in Eretz Israel später. Allgemeine, gleiche, geheime, direkte und proportionelle Wahl zur jüdischen nationalen Versammlung. Und der Holen, was ist gewesen auf die 1917. Und als haben sie vorgekommen. Und ich war jemals ein schön, die Zionisten gewesen sehr stark in Litte. Jemals gewesen größer Zorres mit dem ganzen linken Flügel. Der Bund ist schon nicht existiert, alle Bundisten sind arriver zu, geworden Kommunisten. Und es sind gewesen, als ich gefragt, sie gewesen Bundisten, sie gewesen linke produzieren, es sind gewesen Volkisten, das sind gewöhnt verschiedene, minimum Zionisten. bis die Rechte, was einen gewinnt, die Misrach. Weiter wie die Misrach, die Gorfrumme haben sich in die Wahl nicht beteiligt. Die Wahl durchgeführt, die Wahl, und mit dem größten Knack durchgeführt, die alle Sitzungen. Und unsere eigene Fraktion, gar nicht gewinnt in große Fraktion, unsere eigene Fraktion ist bestanden zwischen von fünf Menschen. Eines mit uns sind noch gegangen, die Handwerker, die sind gegangen allein, und wir haben gelassen zu gehen, gewesen sind mehrere. Das sind vier Handwerker und die fünf Orchisten. Und wir sind gekommen mit einer Idee wegen einem anderen Schulsystem, das sie gewählt. In Litauen sind eigentlich schon drei Minimum-Schulsysteme. Die fromme Schulsystem, das Schulsystem auf Hebräisch, das Schulsystem auf Jiddisch. Kimmat alle Schulen auf Jiddisch sind jemand gewählt schon in die Hände von den Kommunisten. Holz versteht sich, die Vulkanier-Gymnasien, noch etliche Sachen Schulen. Er ist einen Gewinn. Euch ist einen Gewinn. Die drei Richtungen, dass sie gewinnt zu Lipschores und gedem ist, dass sie nicht kriegen, eine mit der anderen. Unser Standpunkt, die gewinnt, es muss sein ein Schulsystem. Und das Schulsystem dort gebaut werden auf Pschores. Verstehen Sie, man darf dort lernen als Affidisch, man darf dort lernen als Sache Hebräisch, man darf lernen hier ein bisschen Tanach dort und noch eine Sache Sachen. Aber es können, wir können jetzt so reißen, das Volk auf zwei, auf drei besondere Teile mit genug praktischen Motiven, für was wir können es nicht durchführen. Der Resultat, die gewähren an Abstimmung, Abschore, als in die hebräische Schule soll man lernen Jiddisch und in die jüdische soll man lernen Hebräisch. Aber euch die Abschore ist später Leben nicht durchgeführt geworden. Die Entwicklung von der Wilkomir-Gymnasie, von den Alle-Limudien, von den verschiedenen Programmen hat gehabt, auch ein Spur, ich habe viele, auch eine große Stadt wie eine Wilne. In 1926 gewinnt unser bestes Jahr, weil in 1926 ist euch zurückgekommen zu der Macht, die linke litwische Koalition, die Koalition von litwischen Volkisten und litwischen Sozialdemokraten. Das gewann in 1926. Und im Zusammenhang mit dem ist unser Sendeputat, was wir haben gehabt, Finkelstein, geworden, anander zu der ganzen Maluche, weil die litwische linke Medina-Führerflinge kommen bei ihm zu halten Aids. Er gewinnt der beste Advokat, was jemand gehabt Korvne. Und in 1926 kommen wir wieder bei Neid, dem wir haben die Zeitung unsere geheißen in 22 Neis und noch mit Neis geheißen, ja, ein Wochenblatt. Und wir haben in 26 Euro genommen, vier, ein Wochenblatt. In 1923 hatten wir ein Wochenblatt im Zusammenhang mit den Wahlen in der Nationalen Versammlung. Und in 19, ich habe vergessen zu sagen, als noch die Nationale Versammlung, habe ich beschlossen, wieder sich zurückzukehren in der Gymnasium. Hort, jemals ist noch gewesen, die ökonomische Lage von der Gymnasium ist noch gewesen, noch schwer. Das gewesen, eh das mit reingebrachte Lied, die Neue mit Beier, und wir sind noch gewesen, Ostmarken, und es ist eine gewaltige Fall, und mir hat jeden Heidisch genommen von den Eltern ein anderes Chalim, und das ist ja allemal gewesen, der und sie gewähren ein halbes Jahr, kemat ein halbes Jahr, wenn wir haben sich genährt von schwarzen Bräut und Säure. In 1926 ist gewähren die Doske der größere Schino in der Litwischen Republik. Die litwische Päuerin sind in Anhieb alle gewesen, für die Sozialdemokraten oder für die litwische Volkisten. Aber die erste Sache, was sie haben durchgeführt, sie haben durchgeführt eine gründliche agrare Reform. ist auf morgen noch der Agrarreform, haben sie alle angegeben, Stimmen für die konservativen Katholiken. Die Sache doch sehr, Apostel sagt, Kosman, dass die Erde mit Gewinn sehr ist, haben sie gewinnt für die, was haben sie zugesagt und sie gegeben mehr. Aber wie bald sie haben mehr, die was dürfen sie gerne haben, ja, haben sie genommen Stimmen, wie sie haben gewollt und gar nicht. Aber in 1926, so wie dem, was jene haben sich in der Sachbraten durchgefallen, ist gewinnt eine Wahl mit einer klarer Mehrheit von die Linke. Der Präsident ist geworden, einer Doktor Medizin, ein außergewöhnlich feiner Mensch von einem anderen Städtel. Der Premier geworden, Slejewitsch, ist ein Advokat, was er gewinnt, Finkelstein, ist ein guter Haber, ist alles ein gewinnt, gut und fein. Bis in Dezember 26 ist vorgekommen eine halbfaschistische Überkernisch. Der same erste Präsident Smetona, was hat später verloren und so weiter, hat durchgeführt, der Lieberkernisch mit der Hilfe von Tage Emesse, Faschisten, er nein, ist nicht mehr ein Faschist, hat später eingestellt, ein ganzes, sozusagen, mildes System. Aber in der Rosiger milder System hat sich herausgewiesen, als Fahr der Gymnasie, wie mich herrschte. Wir haben schon gewusst, dass ich bin der Direktor vom Gymnasium, die Litwiner haben schon gewusst, dass ich bin herumgefahren bei allen Städtler, als mit der Nationalen Versammlung ist gewesen, also sozusagen ein größer Teil von meiner Arbeit. Und versteht sich, sie gewinnen ständig auch schade, als ich bin ein Kommunist. Sie haben nicht keine andere Vorstellung wegen dem, als so viele Talmidien von der Gymnasium seinen gewinnen. Linke und es hat eigentlich sind eine reingefahren. Noch in Onheib, noch dem samen ersten Jahr, bin ich zusammen mit dem Chaver Lambert, was ich bin der offizielle Direktor, sind mir gefahren im Bildungsministerium und gerät mit dem Vizeminister, was er gewinnt über die Mittelschulen. Und wir haben gewollt kriegen Unterstützung. Wir haben gekommen die Unterstützung später erst, aber wir haben gekriegt. In Ordnung haben wir motiviert mit dem, was heißt, wir nicht kriegen Unterstützung. Wir sind die Schisten. Wir sind für Jiddisch. Wir sind für die Sprache von dem Vatershaus. Auf Litwisch nicht auch ein Ausdruck Muttersprache. Die Sprache von dem Vatershaus. Reist der Riebe und Effekt. Kordel are Steuermi, Tiktai, Mokitai, Idischistai. Er ist gewesen, ich habe mal gewesen, eine Koalition von den verschiedenen katholischen Parteien. Und er hat gefragt, er geht zum Volodka, er hat gefragt, für was werden arrestiert, nur Lehrer in der Schiss. Das ist gewesen, also zu sagen, sehr erstaunlich. Trotzdem bin ich gewesen, nicht einer von den verschiedensten Sachen, was er hat in Lukamir, bin ich gewesen, der Vorsitzende von einer Sportgesellschaft, was er geheißen, Einigkeit, und gehabt eine grüne Form. Aber in der Einigkeit sind wir gewinnt kommunistische Herren, klar. Wir haben sie nicht, aber nicht wissen, wer sie sind, aber gewusst nicht ausschließen. Ist ein paar Wochen nach dem, wie sie gewinnt die Überkernisch bei mir in Stub, gewinnt eine Heusuchung. Versteht sich, dass sie sich nicht gewinnt, kann ich schon treffen sagen, aber eine Heusuchung ist gewinnt. Und ich habe genommen Trachten wegen der Wegfahrung. Und eigentlich nicht gewusst, wohin er wegzufahren. Ich habe schon jemand gewählt, ein Mann von 29,5 Jahren, ein großer Knacker, ein politischer Führer, ein Schreiber, ein Macher, ein Macher von der Grammatik. Es hat mir gekannt, sein als so wie sie es mir mal mit vorne will kommen. Hab ihr gekrogen und agef, jemalt agef, ist schon mein Weib gewesen krank. Sie hat schon die erste Hälfte von Jahr 1927, vielleicht von Sof 26, gewesen weggefahren das erste Mal, aber halb Jahr Zeit, in Finnland, mit gesagt, dort nicht gut. Ich bin krank auf Tuberkulose, die bin. Ich wollte, wohin fort man? Kriege ich einen Brief von Stief. Stief ist mit einem Jahr früher weggefahren im Sowjetenverband. Die haben gesagt, die kolossale jüdische Institution mit hunderttausenden jüdischen Kindern in jüdischen Schulen, mit Professoren. Als ihr so kommen, in Kiew. Und wären sein Gehilf, ein Gehilfprofessor von Jiddisch in dem Kiewer Wissenschaft, nicht Wissenschaftlichen Institut, Wissenschaftliche Akademie von der Ukrainer Republik. Ich habe ihm geantwortet, als ich komme nicht und ich komme nicht. Ich habe jemals nicht getracht wegen dem, als Ort, ein paar Jahre später, wird das Salzding weg mit dem Rauch. Aber ich habe gewusst wegen dem, als bei den Kommunisten, bei den Kommunisten in Litauen bin ich eine Persona non grata. Ich habe geführt mit dem Milchomes und ich führe mit mir Milchomes. Und als ich habe geschrieben in der Broschüre Einheitliche Schule gegen See, kommt offen gegen See geschrieben, und ich habe gesagt, weil mich ein Tormen können sie morgen mich arrestieren. Ich habe sie gekannt, das ist die Saison von früher. Habe ich ihn geentfernt, dass ich so gesagt von Kummer dahin. Jetzt, interessante Sache, der Brief ist geblieben. Der Brief befindet sich jetzt in New York. Wie als solch. Die Sache ist sehr porschend. Wenn Stief hat bekommen den Brief von mir, hat den Brief abgegeben bei seinem Archiv. Hat das Brief hab ich gar nicht gewollt halten, hab ich auf der Meure gehabt. Hat abgegeben bei seinem Archiv. Wenn die Deutschen am vernommen Kiew, haben sie dem Archiv von den jüdischen Institutions übergeschickt in Vilna, in Jivo. Wenn sie haben gedacht, weg von Vilna, haben sie einen größten Teil von dem verbrennt, von dem Archiv von Jivo. Und einen gewissen Teil haben sie mitgenommen zu sich irgendwo in Deutschland. Der Brief ist darüber in Deutschland. Und der Brief, zusammen mit hübsch bisschen anderen Materialien von Archiv, hat die Amerikanerarmee gebracht in Amerika und abgegeben dem Ivo. Das ist zusammen mit warum denn sind allerlei Sachen. Und der Brief ist da, in New York. Sehr interessante Geschichte von dem Brief. Anstatt dem, hat mein Bruder Mendel eingeordnet von mir Arbeit und eine gute Stelle in Riege, wo ich bin geworden, der Lehrer von Jiddisch und von Paschetz-Jiddischer Literatur und euch, eine gewisse Zeit, der viele Lehrer von Hebräisch und euch der Lehrer von den Lehrkursen, was wird hier mal gemacht, in beide Erden. Ich habe schon früher gewinnt in Riege, ich habe schon gehalten verschiedene Lektionen in Riege gewinnt, habe sie ihre Konferenzen wegen die alle Sachen, bin ich interessiert. In 1927, mein Weib schon gewinnt, erkranke, ich bin in 1927 schon gewinnt, in Riege, auf Kursen für Lehrer, noch bin ich gekommen zu Riege, כדי צוסמן מיט מיין שוויגר פסטיאם אונט מרגלב מיין וייב יעמאל געווען ביי איר מוטער זיי ברענגען אַלע מען קיין ריג צו מיין פונדעם לערנגע 1927 Aber jemand ist wiedergekommen, ein sehr schwerer Moment in dem Leben. Nicht nur, was mein Weib gewesen krank, es hat sich noch jemand ganz gut gefühlt. Mein Schwieger hat sich aufgehangen. Im letzten Moment, sie ist schon gerade verpackt, ihre Kerb. Im letzten Moment hat sie sich beschlossen, dass sie will nicht leben bei der Tochter, also will nicht. Sie haben nicht gut gelebt, die Mutter und Tochter. Ich weiß heraus, das ist eine ganz offene Sache, das nicht gute Leben zwischen Mutter und Tochter. Und sie hat sich gepackt, alle haben sich gepackt, man ist gewinn verpackt. Sie gewinn ein Tag, ein Mietentag. Sei mir drei, die Weib. Und Moni, was sie gewinnt, ein Engelchen von 7 Jahren. Und ich bin weg spazieren in Anlagen. Die war wieder so viel schöne Erde, wo zu gehen. Und an mir sind gekommen und wir sind reingegangen, ich bin reingegangen in dem Zimmer. Und ich habe gemeint, dass sie packt weiter oder sie sitzt oder sie tut was. Aber gefunden, wie sie hängt. Von Balken, also. Von Krug, aber welchen hängt auf allem. Sie versteht sich nicht als eine positive Sache. Ein Robnehmen als geprüfte, weil die Polizei versteht sich. Die erste Sache, was wir getan haben, ist mein Weib. Nehmen den Ingo und wegführen ihn zu meinen Eltern. Er soll, soll bei ihm in die Augen nicht bleiben, dass das Gebild. Es ist geblieben in ihr, eine hübsche lange Zeit geblieben in die Hände. Das Gefühl hat von den Teuten versteiften Hals. Sie kommen Polizei, sie haben gemacht ein Protokoll, sie haben versteht sich keine andere Sache, wie Selbstmord nicht gekonnt, gefunden. Und bei mir sind schon weggefahren in die Barbe, in Riege sind wir schon gefahren. Und ihr, mein Herz mit Kaba gewinnt, versteht sich in die Barbe. Von 1927 und 27, 28, 28, 29, 29, 30. Die Lehrjahre habe ich gelebt in der Riege. In die 30er Jahren kümmerte die ganze Zeit mein Weib nicht gewinnt in der Heim. Sie vielleicht kommen auf eine kurze Zeit, vielleicht da wegfahren. Wir haben bewiesen, sich einzuordnen, mehr oder weniger verleitischen Eufen in Riege, wie Norden sind gedacht, vorn, mit geheißen soll vorn, in der Schweiz. Und sie gewinnt der Riege nicht in der Schweiz, es gewinnt der Riege in Österreich, in die Berge, in die Österreich, in dem österreichischen Teil von Schweiz. Norden ist sie gewinnt in Italien. Der Riege in einem Ort, was sie geheißen Meran, Merana, was heißt noch jetzt durch. Mir ist gewesen in einem gewissen Sinne möglich zu lernen, die Riege zu lieben, was die Riege-Lehrer, die ganze Lehre, nicht nur die jüdische, sind gewesen in einem großen und in einem starken professionellen Verein. Und der professionelle Verein hat gehabt eine sozusagen Krankenversicherung und er hat geheilt seine Kranken. Und der professionelle Verein hat gegeben Geld auch zuvor. Und auszuhalten, gehalten dort. Versteht sich, als gewinnen euch auf mein Herrschen, nur ein hübscher Teil von dem, ich gewinne auf ein Herrschen von dem professionellen Verein. In Riege habe ich der Riege sich weiter vernommen, mit Jiddisch, mit eigenem weiterdicken Forschen Jiddisch. Das ist schon jemals gewesen, der Jivo, in 1925 ist er geschaffen geworden. Ich bin gewesen einer von den Schaffers von Jivo, wegen dem rede ich nicht, das ist ein anderer Episode. Und in Riga habe ich gehabt genug Zeit, sehr sach zu studieren, was für das scheiße jüdische Grammatik. Warum gehe ich studieren Sachen, etwas, bis mir es klar keiner nicht vernommen. Wegen den Nitzen Präpositionen in der jüdischen Sprache. In dem Prat ist jüdisch ähnlich zu Englisch. Englisch kann Änderungen sein in Nitor, kann ich meine zu der Hasselposche. Aber beschass mir darf nichts nach Präposition, geh weiß, mir darf an, mir darf ad, mir darf eine andere Präposition haben. Und das ist der Punkt, dasselbe gesagt wie eine Änderung von einem Wegfall, was ist Nitor. Und gehaltene Referaten wegen verschiedenen jüdischen Jungen, vielleicht kommen in Vilne, Pegasarbatelik gab Sitzungen auch administrative von dem Wissenschaftlichen Institut, sehr sach gelernt, sagen die das gegangen, in Vilna, in Rieg. In Rieg ist Mendel gewesen, in jenen Jahren bin ich gewesen, in Rieg ist Mendel gewesen, der Vorsitzende von der ganzen Zürcher Verwaltung und der ganze Führer von den Jüdischen. Ich bin gewesen seiner Gehilfe. Und in Riga habe ich sich nicht gut gefühlt gesellschaftlich. Ich habe mich sehr gut gefühlt, weil ich hatte die Möglichkeit, bei ihm ist es auch zu studieren, Jiddisch. Ich bin gewesen ein Lehrer von Lehrerkursen. Ich dachte, jeden Tag sich gräten. Und das allein hat geholfen, mir sich entwickeln. Und bis ich weiß, wer als sicherer und sicherer bei sich. Aber mit der gesellschaftlichen Seite bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was sie alle haben nicht genug gelernt, Hebräisch, was mir hat, mir ist gewesen zu weltlich, ein bisschen wildweltlich, was die Kinder haben wegen Jüdischkeit sehr wenig gelernt. Ich habe allein mit meiner Lemurie in die Beruf des Himmels ein bisschen weiten. Und sie gewesen, sind da allemal gewisse Sachen in meinem Leben, was etwas an Kleinigkeit bei mir innenwendig beschlossen? Nein. In 1929 hat man gemacht in Eretz Israel ein Pogrom, ein Yeshiva in Hebron. Mit uns gearbeitet, in die Junge, in die alte Leute von Hebron. Wie viel mit uns gearbeitet, gedenke ich an denen? Na, 30, 40 Menschen, ich habe ein bisschen mehr. Sie gewinnen einen Unfall auf dem See und auf dem See schutzlose, unbeholfene Ordnung, das ist allemal neu gehackt. In der Riege ist es schon gewesen, wir sind gewinnen ein Radio, jemand, sehr früh als gewusst, in sehr abzutrogener, gedrückter Stimmung, komme ich in Gymnasium. Wie von meinen alten Jahren habe ich allemal gehabt, eine Schwachkeit, kommen früh. Können wir reden mit den Talmidien von dem Klass, wo man ist ein Klassenerzieher. Wir können reden mit Chaveren, wir kommen früh. Kommt früh? Muss man sagen, auch eine halbe Stunde früh. Das ist, wenn man kommt in der Schule, das ist sehr eine Sache früh. Die Lehrer sei noch nicht gewesen, der Einzige, was ist gewesen der Sekretär von der Gymnasium. Er gewesen ein verbissener Bundist. War gegen der mich, ein Bundist, nicht kein Kommunist, war gegen der mich mit der scheinlichen Form. Aha, die Zynistlichen wollen schon nicht sagen, als nur in Goles macht man Pogrome. Aha, sie haben gebracht dort neben, mir hat schon alles gehagelt, wie das geht. Ich habe keine Sache nicht geändert. Was sich in Herzen und überschlossen, in der Saar verschottene Zwiebel will ich nicht sein. Das ist doch so nicht von Ihnen. Jetzt was darf man sein, jüdische Schule. Ich bin nicht gleich weggefahren, aber ich habe schon angehen Trachten wegen der Weg. Und in derselbigen Zeit hat man angeheben, im Korne, wo ich vielleicht sehr oft kommen sei, wie, weil sie gedauert nur eine Nacht vor, weniger wie eine Nacht, von, vielleicht in die Nacht von Freitag auf Schabbos vor, im Korne, sein Schabbos im Korne und die Nacht von Schabbos am Sonntag vor, zurück in Riege. Nicht davon wegfahren. Und in 1930 ist der dortige Vertrag durchgeführt geworden. Die Volkisten haben jemals geschaffen, die tägliche Zeitung Volksblatt. Sie haben gedacht, haben einen Redaktor, bei mir geworden der Redaktor von Volksblatt. Und der Redaktor von Volksblatt bin ich gewesen von 1930, 31, 32, 33, das ganze Jahr 34. Gekommen bin ich klein erst, wenn man mehr gehört zu sein offizieller Redaktor, Epscher, sie doch gewesen als die faschistische Macht, das sagt Gringer, das sagt Boscheter, das sagt Einfacher. Es gewinnt die solche Vorstellung, formell bin ich geworden der Administrator. Aber das ist eine Formalität, was lange nicht gehalten ist, faktisch geworden der Redaktor. Und der formelle Redaktor ist gewinnt Aid, was hat mich zu der Zeit im Geschäftsne gehabt. Aid, was hat gehandelt mit Gens. Und er gewinnt nur der, was vielleicht bestimmen, welchen Roman von den Romanen, was drucken sich in die Zeitungen in Amerika, wir sollen überdrucken. Er weiß auch, wir drucken wieder mehr. Das sind gewähne Jahre von intensiver gesellschaftlicher Arbeit, von gesellschaftlichen Lektions, von Referaten. Aber wie viel mit gehabt zu tun, mit jüdischen Unionen, ist man gewähne im Ganzen frei. Und wie das gemacht hat, sich nicht gemischt. Beschass mir geschrieben in die Zeitungen, hat mir Faschisten gedacht, sein sehr, sehr vorsichtig. Genommen gebieten hat sich es von 1933, wenn Hitler ist gekommen zu der Macht, und die Litwiner und Poschedon gehen sehr stark, Mäure zu holen. In 1933 hat sich auch ein Sargebiet zu dem, was die Neiss pflegen mir der Rieker Gambenen von Deutschland. Die deutsche zentrale Agenturen pflegen bei Nacht übergeben alle Säre Zeitungen, die Neiss. Und mir gehört ein Deutsch, was ist gesessen, ergens war verbeugt, mit sehr guten Radioapparat und vielleicht aufnehmen die das alle Neiss. Bei mir haben nicht gekannt leben auf die Neiss von der litwischen Telegrafenagentur. Aber wenn Hitler gekommen ist in der Macht und er sich mehr hat, den ich kann vernehmen, es gibt eine schwere Arbeit zu vergleichen, die russische Neiss mit der deutschen Neiss und sehen, wie es ist, sich herauszuplantern von der gewinnen schwere Zeiten. Die Arbeit ist so gewinnen kolossal schwer. Ich habe gerade wenig Mitarbeiter angewählt an Zeitung. Die Zeitung gewinnen 6 Seiten. Die Zeitung gewinnen eine kleine Zeit. Mit gedruckt 3.000. Freitag fliegt sein 5.000. Einmal ein Jahr, er brauche schon einfach den Drucken 10.000. Sie gewinnen eine große Zeitung mit der Sache an uns. Und ich hatte eine Arbeit, was sehr intrigierend war. Es war eine ständige Polemik mit jüdischer Stimme, Polemik mit Zionisten. Und sie gewann, ich habe eingeführt etwas, also eins, mit was ich bin sehr stolz. In die Zeitungen, Epscher New York Times, Epscher Regels von Norden, ist dort die same nutzende Sache ist, der late Artikel oder die late Artikel. Ich habe ein bisschen, wenn dafür dazu als die erste Sache, was man genommen lernen, im Flugzeug der Leitartikel. Und dem Leitartikel hat nicht auch noch gekannt, schreiben, frei. Mit dem auch gedacht, nutzen exotische Sprache. Man gedacht, nutzen Hochmalach einmal. Nicht allemal hat man gekannt, Stamm, durchgehend die Zensur. Es fliegt allemal gedacht, durchgehend ein Zensur, ey, das gewinkt. Früher fliegt sein Zensur, das ist aber noch, wenn wir kommen, konfiskieren, das fliegt schon nicht an. Wir kommen, konfiskieren, gewinnen nach dem, wie die Zeitung, ich gewinne rausgeschickt. Aber viele, wenn die Zeitung, ich gewinne, nicht gewinne rausgeschickt, hat uns nicht gehabt. Der Rollo wird gewusst, er hat konfiskiert, fangert es noch, wenn interessant, wie kriegt man eine konfiskierte Zeitung. Aber später hat es schon gegeben, eine Zensur, ey, der mit druckt auf. Aber es ist ja eingestellt so, als ich mitten Tag, meine freie Zeit gewinne mitten Tag, wenn wir sagen zwischen 1 und 4, was ich gewinne die Zeit, wenn ich vielleicht jeden Tag gehe in die Litwischen Universität, in die Bibliothek und kennenlerne meine linguistische Bücher. Aber welche Buch wird mir einfallen im Kopf? Und auf welche Lösung wird mir einfallen? Gering genug, ich soll gerne mal schreiben, aber ich soll es kriegen in der Zeit. Ich soll es kriegen in 6 Wochen, also, aber das ist alles nicht so. Deswegen, wenn die Zeit, ich werde zusammen mit meinem Sohn gehen, er wird zu essen. Mittel und ich werde gehen in die Zeit. Die Hälfte habe ich eben später genommen, weil die Zeitung die gewinnt auch die Morgenzeitung. Und dem Leitartikel lege ich diktieren direkt, dem ist es geschrieben. Das war nicht so, dass er gewinnt. Die Jahre sind verfeindlich und spät. Am Anfang kann man wegen früher. Man geht etwas, was zu da ist, mein Wert will kommen dahin. Ich darf es nicht vergessen, dass die Mehrheit sagt, die gewaltige Christen der Zeit. Ist mein Geist nicht gewesen, und ich bin zu guter Karte, da bin ich nicht gewesen, umgelost im Sohn sehr oft da. Gut, danke. Na, dann kriege ich ein Ombot. Nein, mach es weiter. Ich habe immer gedacht, in meinem weiblichen Jahr noch längst gemacht, ich habe gedacht, wieder fixieren in Ausland mit wenig Hoffnung, als diese noch mal kommen zu sehen. Sehr lange gedacht, in die Sonne, im Korb, nehme ich mein eigenes Verständnis allein, und wenn ein neues Verständnis nicht die Früchte von ganzem Plan, von aller Tag, und das sind die Wände, die die Lüge bekommen, die ich auch nicht kennt, und die alles. Die Hauptsache dient sich, dass ich jener bei Griechen dort in Afrika, und zwar dieser Folge, Folgen, Folgen, ich bin über 100 Dollar. Feste 100 Dollar. Aber mein Budget ist nur eingeschränkt. So, aber mein Weib ist nicht so. Und auch hier, mit morgen frei. Und der Einstellung ist Father's memoirs were recorded on 4 separate occasions. beginning June 4th, then on June 5th, and then on June 6th, we had two sessions, one in the afternoon and one in the evening. It's now June 7th, 1972, Memphis, Tennessee, and unfortunately, it's necessary to add an appendix to the recorded memoirs because the last half hour of the last session's taping, it was lost. It was lost probably because the microphone was turned off during the recording. The last half hour was one in which Father appeared to be rather agitated, and I shall have to rely upon my own memory of what he said in order to fill in the missing gaps. While I may be able to recall some of the details, some will be lost, but even more, what will be lost was the tenor in which he addressed himself, the richness in which he addressed himself. That last half hour generally covered the period from his decision to leave Europe in 1935 up until the present. They weren't detailed by any means, but they were extremely valuable because they were reflective and they clearly portrayed the character and the emotions of the man and his attempt to come to an appraisal of his own life and his work to that point. I may just rehash a little bit of what is rather blurred on the tapes, but is still somewhat audible. In late 1934, he left for America upon the request of Max Weinreich to go and collect money for the Yiva. His wife at the time was very ill. Before departing, he took her to a sanatorium, arrived in America in early 1935, a time hardly propitious for collecting mass sums of money. After traveling to many cities, he returned to Kovno. When he returned, it was already clear to him that he would have to leave Kovno and leave the editorship of the Volksblatt. On the one hand, the communists were gaining greater and greater control of the newspaper. On the other hand, the whole situation in Europe in general, in Lithuania in particular, was extremely unfavorable. As Father reflected, he noted that while the Bolshevik slogans remained for the most part slogans, and peace, freedom, and bread were not achieved or realized, in one of their formulas they were absolutely correct, and that was that fascism means war. He was certain that war between Hitler and Stalin was inevitable and maintained that certainly Lithuania would be caught in the middle of such a conflict. A Stalinist victory would be personally dangerous to him, dangerous to his whole position, and make impossible any form of free Jewish life in Lithuania. Similarly, his agitation against fascism, his agitation against Hitlerism in Germany would make his condition in Lithuania extremely precarious, and naturally it would make the condition for Jews in Lithuania extremely precarious. Upon returning to Kovno, he was engaged in an effort to rally the Lithuanian Jews in some form of action against Hitlerism, and supported an effort to, vigorously supported an effort to enforce a boycott against all German trade. His efforts to promote such a boycott met with defeat. Jewish tradesmen maintained that their entire economic well-being depended upon trade with Germany. The attempted boycott was supported only by Jabotinsky's group and some few select others. The failure of the Jews in Lithuania, on the most part, to impose a boycott on German goods led to further disillusionment, since they appeared to be unwilling to sacrifice their economic security for, or unwilling to sacrifice their economic security in the battle against Hitlerism. Extremely disillusioned with the Lithuanian Jewry, extremely heartbroken over prevailing conditions in Europe in general, finding work in Kovna and the Volksblatt impossible, he determined to depart for America, and did so in 1936. On the ship across, he was reflective of his departure and vowed to himself not to become further engaged in political activity, but to confine himself to matters of Jewish education and to Yiddish language and linguistics. With a heavy heart, very disillusioned, he made his departure. He further reflected that he felt that throughout his life he was protected by a good angel that showed him the time to depart at the right moment. He felt, for example, that he left Petersburg at the right moment, that he left Lubava at the right moment, establishing or working to establish the Vilkomir Gymnasium, that he left Riga at the right moment, and similarly that he was leaving Kovna at the right moment. In the same sense, he felt that he left New York in 1970 at the right moment to establish himself in Jerusalem and to bring the work of the Great Yiddish Dictionary to Jerusalem. What led him to this reflection with regard to the last move to Jerusalem was the recognition that the whole circle of Yiddish writers, of those engaged in furthering Yiddish language and literature, had gradually shrunk until in 1970 all that were left were really only Chaim Grada and Barshevis Zingo. So many had died. Specifically mentioned were Niger and Levick, Glatstein, to whom he had unfavorable feelings, was also mentioned. He felt that in Jerusalem, the opportunities were now present for continued work on the part of younger men in completing the dictionary. He expressed confidence in the fact that the dictionary would be completed there, in all 12 volumes, if not the 13th, which would include all of those words that were omitted from the first 12, and projected the date 2000 for such a completion. Further expressed confidence that the fourth volume would see publication by 1975, at which time he would be 77, expressed confidence that he would be personally able to supervise the editing of the fourth volume. He was uncertain as to what would be afterwards, but did again retain confidence that the work of completing the dictionary would be carried on in Jerusalem. In light of the fact that there were present a number of younger men with good philological knowledge of Yiddish, and he expressed very great hope that they would continue to develop the further work on the basis, on the plan that, and on the model that had been set forth in the first three volumes already published. In a few minutes I shall attempt to recall his own reflections on why he undertook the work on the dictionary and what it meant, but it's first necessary to turn back to his very, very brief account of his work in Yiddish education or Jewish education in general in America. In the grim mood in which he left Europe, he mentioned not only his disillusionment with Lithuanian Jewry and its failure to support the boycott, he reflected not only upon his grim experiences with so many abandoning the effort to preserve national minority rights, and also the leftist, often anti-Jewish sentiments among some of his former associates. But he also reflected upon the disillusionment he actually experienced in America. He had received word from those who had already settled in America that America would be the center for real Yiddish education. They wrote to him how Yiddish schools were being built and how a movement of Yiddish cultural education was underway. When he came, however, to America and was taken to the Albert Ring Mittelschule by Zalman Bayefoyken, who was already director in 1935 of the Mittelschule, he was sadly disillusioned to find that the students spoke among themselves English, and Yiddish was only used in the classrooms, and reflected upon the irony of the fact that his whole criticism of the Hebraists in the 1920s in Lithuania, for example, was based upon the notion that Hebrew was basically artificial in the sense that it was used only between starting bell and bell at the end of the class, and at the end of class students reverted to their natural tongue, Yiddish. Now the same held true in the American schools. English appeared to be the natural tongue of the students, but Yiddish was taught in the classrooms. He felt that he had been deceived or betrayed in the sense that he was led to believe that Yiddish as the natural language was being cultivated and developed in America. With regard to his work in Jewish education, he spoke only very briefly, indicating that in the 1940s, he still retained hope that Yiddish language would be developed more fully in America. What gave him the hope was that a new rush of immigrants, of refugees from Europe would strengthen folk movement, the Yiddish movement in America. As new immigrant groups of the 1920s, for example, had strengthened Yiddish culture earlier. By 1952, however, he realized that his hopes were whimsical or illusory, and became basically rather, to be mild, pessimistic about the future of Yiddish education. Also was disillusioned with the quality of those who were in the forefront of Yiddish education or Jewish education in general in America. It was this disillusionment, in part, that accounted for his decision to preoccupy himself increasingly more with Yiddish linguistics and to undertake work on the dictionary. The work of undertaking the dictionary was also motivated by a feeling of bad conscience in general. He said that he undertook the work on the dictionary in order to do penance, if I may so translate his position, to the effect of which he said that writing the dictionary was a form of tshuveton. Reflecting on the whole experience of the Holocaust, on the one hand, he felt that perhaps he was wrong in being opposed to the Zionists. Perhaps he erred greatly in insisting that Jews remain within their old settlements and develop an independent and rich Jewish life on that basis. He felt perhaps if he hadn't written so much, Mir bleiben da, some one or two or a few might have left and saved themselves. Of course, he reflected further that the Zionists, too, despite their efforts to promote immigration to Palestine, to Israel, remained in the old country, too. Furthermore, he felt, in a way, guilty for having said, Mir bleiben da, and for having left himself, for having himself found refuge. He felt regret, remorse, over the fact that up to that point, 1952, he hadn't yet written about Jewish life prior to the Holocaust. He hadn't written about all of those numerous personalities who had been lost during the Holocaust. And the dictionary, the work on the dictionary, was undertaken basically as a monument to a life that was past or passing. and in 1952 he began this enterprise. Despite the bickerings involved, despite the petty politics involved in trying to produce this work, he maintained that the long hours that were put into it, he maintained that the sacrifice made on behalf of the dictionary was not in energy, was not in labor, was not in squabbles, but in the work that had to be postponed, put aside, or neglected. He had hoped, had dreamed, of producing essentially six volumes that had in fact been written, though scattered primarily in articles in the journal Yiddish Sprach. Regrettably, I cannot recall all of the six volumes that he projected. A few, however, come to mind. One volume dealt with Lashon Kodesh in Yiddish, Hebraisms in Yiddish. Another volume was to deal with literary criticism. Another volume was to deal with Sprichwörter. Another volume was to deal with more technical matters of Yiddish grammar. Six volumes were projected in all, but unfortunately I cannot recall all those that he had projected. He maintained that he would feel his life justified on the basis, perhaps not, that's not the right way of putting it. He maintained that, I will here recall his words exactly, sein Leben ist nicht gewen umsist, with the production of the volumes of the dictionary and with the confidence that he expressed the work would continue in Jerusalem. He reflected further that an umsiste Leben, a life merely lived, is itself worthy, and that production of a scholarly nature of another sort is not necessary for justifying life. Life doesn't need this form of vindication, and spoke of the, if you will, the simple pleasures of family, friendship, a friendly smile, sunshine, and the other pleasures and joys of life. Then he concluded with thoughts that express on the one hand his love affair with Yiddish, and on the other hand consisted essentially of fatherly or paternal blessings. He referred to certain expressions which, to his knowledge, are to be found only in the Yiddish language. Schön wie die Welt, klug wie die Welt, and gut wie die Welt. And such expressions, he felt, were unique in the Yiddish language, and they express so much of the character of the people and the character of the language, expressing essentially the character of the people. Speaking of Schön wie die Welt, he said that the authors of the Pirkei Avot maintained that the individual sins if he's preoccupied with the sensuous beauties of the world, but the folk rebelled, if you will, against the religious authority and adhered to its affirmation of natural beauty, of sensuous beauty of the world by creating such an expression, shame, wie die Welt. The folk thus triumphed and insisted upon its claims to hailing the beauties of the world. Klug wie die Welt might strike one as being very, very strange saying, since life, world, existence so frequently appears absurd, ridiculous. Yet, Klug wie die Welt appears as a grand affirmation too of the universe. And Gut wie die Welt may perhaps be the strangest of all the similes, since this is an expression created by a people who suffered such oppression, so much persecution, so much destruction throughout its history, so much loss, and yet it affirms the world, affirms existence with its expression, Gut wie die Welt. With this affirmative note, he concluded and wished us all a world that was schön, klug und gut. The quiet, though deeply felt emotion with which he spoke during the last half hour, I'm afraid I can never recapture. I can only report that his entire manner of speaking, his entire reflection indicated, on the one hand, great realism, on the other hand, self-criticism, and then still further, an ultimate affirmative attitude towards the future, or an ultimate affirmative attitude towards life in general. John, John, we'll stand all as one. will stand all as one, John, John, John, John. His spirit lives on, John, John. His spirit lives on, John, John. His spirit lives on, his spirit lives on, John, John, John, John. We'll get the work done, John, John. The fight will be won, John, John. We'll stand all as one, cause his spirit